So, Father, thank you for this morning. Vater, danke für diesen Morgen. Bless these words to our hearts in Jesus' name. Und segne diese Worte in unsere Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Just want to review a little bit from last week. Ich möchte gerne noch mal wiederholen von letzter Woche. And from the weeks before. Und die Wochen davor. Luke chapter 6, verse 35. Lukas 6, Vers 35. If you want to be like your Father in heaven. Wenn du so sein willst wie dein Vater im Himmel. Then we need to be kind. Dann müssen wir freundlich. To unthankful. Zu einem undankbaren. Evil people. Und bösartigen Volk sein. Poneros people. Poneros Menschen. These are the worst kind of evil people. Das sind die allerschlimmsten bösen Menschen. God wants us to be kind to them. Und Gott will, dass wir ihnen gegenüber freundlich sind. Because it's his kindness in Romans 2, verse 4. Weil es seine Freundlichkeit ist, in Römer 2, Vers 4, that leads people to repentance. Die Menschen zur Buße führt. And we were talking about the principle of acceptance leads the way to influence. Dann haben wir über das Prinzip gesprochen, dass die Akzeptanz den Weg zum Einfluss ebnet. Someone said to me this morning, I really liked the video with Cardinal Schönborn last week. Jemand hat mir heute gesagt, mir hat dieses Video vom Kardinal Schönborn sehr gut gefallen. And actually, he's probably more free church than he is Roman Catholic. Und ist vielleicht mehr wie so ein freier Evangelikaler als römischer Katholik. But I said, yeah, but what if he became free church? Ich habe dann gesagt, ja, aber was wäre, wenn er wirklich zur Freikirche angehören würde? He would lose all of his influence er würde all seinen sphere, right? Einfluss in diesem Bereich verlieren. So God puts his people where he wants them. Gott setzt seine Leute da ein, wo er sie haben will. Because acceptance, without acceptance, weil ohne Akzeptanz oder have Annahme no influence. Haben wir keinen Einfluss. And our calling is to influence this world. Und unser Ruf ist, diese Welt zu beeinflussen. So I had said this. Also Folgendes gesagt, accepting people in four categories. Dass wir die Menschen in vier Kategorien annehmen müssen. Number one, Nummer eins, the broad sense, der am weitesten gefasste Sinn. We accept all people of all nations. Wir nehmen alle Menschen aus allen Nationen an. Even the most unthankful and evil people. Sogar die am undankbarsten und bösartigsten. Because, weil God loves them. Gott sie liebt. That's why we accept them. Deswegen nehmen wir sie an. We accept them as someone that God loves. Wir nehmen sie als jemand an, den Gott liebt. Number two, Nummer zwei. We accept all God-fearing people of all religions. Wir nehmen alle Menschen an und akzeptieren all die Menschen, die Gott fürchten, aber anderen Religionen angehören. As people, als Menschen, that Jesus died for. Für die Jesus gestorben ist. As people, that Jesus died for. Als Menschen, für die Jesus gestorben ist. Our acceptance of people is always based on what Jesus did. Unsere Akzeptanz gegenüber anderen Menschen basiert immer darauf, auf dem, was Jesus getan This hat. Is what makes us different than the rest of the world. Und das macht uns also setzt einen Unterschied zu uns, zum Rest der Welt. Because the other religions don't have a Jesus. Weil die anderen Religionen haben keinen Jesus. That died for them. Der für sie gestorben died ist. For the world, but we do. Und für die Welt gestorben ist, aber wir haben den. And this is what makes us different. Und das macht den Unterschied. And it has to show up in our attitude. It has to. Und das muss sich herauskristallisieren aus unserer Einstellung. Philippians 2:5. Philipper 2:5. Have this attitude that was in Christ Jesus. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. This is what spiritual maturity is all about. Das ist geistliche Reife. All the gifts are important. Alle Gaben sind wichtig. The church in Corinth had all the gifts. Die Gemeinde in Korinth, die hatten all die Gaben, aber sie waren doch die unreifste Gemeinde zu dieser Zeit. The gifts are important die Gaben sind sehr wichtig for the growth of the church, für den Wachstum der Gemeinde, but the core aber der Kern is becoming like Jesus in our character. Ist, dass wir so werden wie Jesus in seinem Charakter. And this takes years. Und das braucht Jahre. I can receive a gift in a moment. Ich kann die Gabe in einem Moment erhalten. It takes a lifetime, even to begin to grasp who God is. Es braucht ein ganzes Leben, um zu begreifen, wer Gott ist. I mean, it takes an instant. Aber es braucht nur einen Moment, to see His glory and to begin. Um seine Herrlichkeit am Anfang mitzubekommen oder zu erfahren. That's gigantic because of who God is. Und das ist gigantisch, wer Gott ist. But God is so multifaceted. Aber Gott hat so viele Facetten. And His ways are so high above our ways. Und seine Wege sind so hoch über unseren Wegen. In Isaiah 55:8. In Jesaja 57, Vers 8. 55, Vers 8. so high above us. So hoch über uns und drüber. As far as the east is from the west. So weit der Westen vom Osten getrennt ist. So great is his mercy. So groß ist seine Barmherzigkeit. And point number three. Und Punkt Nummer drei. We accept anyone. Wir nehmen alle an, who loves Jesus, die Jesus lieben. Even those from other churches. Selbst die, die anderen Gemeinden angehören. Even those from other churches. Auch die, die anderen Gemeinden angehören. If God tells us that we should accept and be, we should accept or we should be kind to the most unthankful, evil people on the planet. Wenn Gott sagt, dass wir freundlich und Menschen annehmen sollen, die böse sind. How much more? Wie viel mehr? Toward people who love Jesus from other churches. Die Menschen, die Jesus lieben und anderen Gemeinden angehören. Even if we disagree with them doctrinally. Selbst wenn wir mit den ihren Lehren nicht übereinstimmen. And within the Protestant church there's a lot of disagreement on certain things. Und in der protestantischen Gemeinde gibt es viele Uneinigkeiten. But God calls us. Aber Gott beruft uns, dass wir uns gegenseitig lieben. And this also includes the Catholic Church, Roman Catholic Church. Und das schließt die katholische Kirche mit ein. A lot of people in the Roman Catholic Church who love Jesus. Es gibt viele Menschen in der katholischen Kirche, die Jesus lieben. Yeah, but. Aber. But. Well, I was Roman Catholic. Ich war römisch-katholisch. For 18 years. Für 18 Jahre. I received Jesus as a Roman Catholic. Ich habe Jesus empfangen als römischer Katholik. I was still in the Roman Catholic Church for another 2 years. Ich war weitere 2 Jahre römischer Katholik. I had always loved Jesus as a child. Ich habe Jesus immer schon geliebt als Kind. And only Jesus. Und nur Jesus. I never prayed to a saint. Ich habe nie zu einem Heiligen gebetet. I never prayed to anybody but Jesus. Ich habe nie zu jemand anderem gebetet als zu Jesus. Life. Mein ganzes Leben lang. My entire life. Mein ganzes Leben. Because God has a remnant of people. Weil Gott hat so einen Rest des Volkes, der Menschen. And I probably led more people to Christ in those 2 years as a Roman Catholic. Ich habe wahrscheinlich mehr Menschen zu Christus geführt in diesen 2 Jahren als römischer Katholik. Than I did in the next 34. Als in den nächsten 34. Because acceptance leads the way to influence. Annahme ebnet den Weg zum Einfluss. I was talking to my relatives and friends as a fellow Roman Catholic. Ich habe zu meinen Freunden und zu meinen Verwandten als mit Katholik geredet, der einfach Jesus in seinem Herzen hatte. Nummer 4. We accept anyone who loves Jesus. Wir nehmen alle Menschen an, die Jesus lieben. Especially those in our own local church. Besonders die, die in unserer lokalen Gemeinde sind. Especially. Die ganz besonders. And it's sad when his love should be permeating in a community. Es ist traurig, wenn seine Liebe in dieser Gemeinschaft umhergehen sollte und es nicht passiert. That's the saddest thing. Das ist das Traurigste. Because they will know that you are my disciples if you love one another. Weil sie werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid und ihr euch gegenseitig liebt. I was at the men's meeting yesterday. Gestern war ich bei diesem Männertreffen. I sat down with somebody. Habe ich mit jemandem hingesetzt. And they said this to me. Und sie haben mir Folgendes gesagt. They said, you know, you made a decision about something in one of the departments in the church. Weißt du, du hast eine Entscheidung getroffen in einem dieser Bereiche in der Gemeinde. And some people didn't like it. Und den Menschen gefällt das nicht. I said, well, who are they? Und ich habe gefragt, wer sind diese Menschen? I can't tell you. Das darf ich dir nicht sagen. I said, why can't you tell me? Warum darfst du mir das nicht sagen? Nein, ich darf es dir nicht sagen. I said, so how do I find out who to talk to? Aber wie soll ich dann rausfinden, zu wem ich gehen muss? Well, if you just start talking to people, you'll figure it out. Und er hat gesagt, wenn du einfach anfängst, mit den Menschen zu reden, dann findest du schon raus. Do you know what that is? Wisst ihr, was das ist? That's codependency. Das ist so eine gegenseitige Abhängigkeit. Pure codependency. Das ist diese reine gegenseitige Abhängigkeit. You have people, and this destroys the church culture. Du hast da diese Menschen und das zerstört wirklich die Gemeindekultur. When the people came to that person and had a complaint, wenn diese Menschen zu dieser Person gehen und sich bei ihr beschweren, that person should have done the responsible thing. Dann sollte diese Person das Verantwortliche machen und sagen, geht und redet mit Pastor Rob. Weil es ist eins von 3 Dingen. Nummer 1, they're right and I'm wrong. Sie haben Recht und ich bin habe Unrecht. I'm right and they're wrong. Nummer 2, ich habe Recht und Sie sind Unrecht. Oder Nummer 3, there's a misunderstanding. Da gibt es ein Missverständnis. And my experience und meine Erfahrung is well over 80% of the time, dass über 80% der Zeit it's a misunderstanding. Ist es ein Missverständnis. Maybe even over 90%. Vielleicht sogar über 90%. It's just a misunderstanding. Dass es einfach nur ein Missverständnis ist. If that happens, wenn das passiert, And now the second irresponsible thing was, I'm not going to tell you. Und das zweite Unverantwortliche ist, was die Person gemacht hat, ist, dass sie sagt, ich erzähle es dir nicht. And so in both instances, the responsibility is placed on me. In beiden Bereichen liegt die Verantwortung jetzt auf mir, to find these people, dass ich diese Menschen erst finden muss, who have a complaint. Die eine Beschwerde haben. And that's codependency. Und das ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Codependency is when you take your responsibility and you place it on another person. Gegenseitige Abhängigkeit bedeutet, wenn ich meine Verantwortung nehme und sie einer anderen Person aufbürde. And I absolutely don't believe that my decision had. I thought it was a great decision. Und ich glaube, also ich glaube, meine Entscheidung war eine großartige Entscheidung. The team thought it was a great decision. Das Team hat gedacht, es war eine großartige Entscheidung. And, it wasn't a huge. It's just a small thing. Anyway. Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. But anyway. I just want to throw that in there. Ich möchte es einfach nur hier noch erwähnt haben. We have a contact team. Wenn du eine Beschwerde hast, wir haben so ein spezielles Team, das du kontaktieren kannst. Talk to them. Rede zu ihnen. If someone comes to you with a complaint, wenn jemand zu dir kommt mit einer Beschwerde, do the right thing. Mach das Richtige. Say, hey, come on, let's go talk to. I'll walk over with you. Komm, ich gehe mit dir zum Pastor. Come on, I'll just bring you right over. Komm, ich bring dich rüber, wenn du meine Hilfe brauchst. If he doesn't listen, he gets mad, then I'll go with you. Wenn er dir nicht zuhört oder sich eben aufregt, dann komme ich mit. Okay. Okay. Now to the message. Jetzt zur Botschaft. I found this awesome verse in Ezekiel chapter 33, verse 11. Ich habe diesen großartigen Vers gefunden in Ezekiel 33, Vers 11. What a powerful verse. What a life-changing, mächtiger Vers. Paradigm-shifting verse. Ein lebensveränderter, paradigmenänderter Vers. It says this. Dort heißt es folgendes. God takes no pleasure, findet keinen Gefallen daran, in the destruction of evil people. Am Tod der bösen Menschen oder der Gesetzlosen. Kein Gefallen daran. You know, we watch movies so often. Oft schauen wir uns Filme an. And the greatest movies in the theater. Und die großartigsten Filme im Kino. Are when there's a good guy and a bad guy. Ist wenn so ein guter und ein böser mitspielen. And the best movies are when the bad guy is doing a lot of bad stuff in the beginning. Und die besten Filme sind die, wo der Böse einfach viele schlimme Sachen macht am Beginn des Films. Und am Ende des Films treffen der Gute und der Böse zusammen. Sie kämpfen. Und dann zeigt der Gute dem Bösen so richtig. Und für uns Männer, die besten sind, wenn der Böse wirklich es hat und ist. Really has pain and suffers and für uns Männer ist es das Beste, wenn der Böse es so richtig bekommt und er richtig Schmerzen leidet und es ganz schlimm ist. Und irgendwas in uns drin sagt so, ja. He got it. And we're anticipating the whole movie to see this bad guy get it. Und wir warten schon den ganzen Film darauf, dass der Böse endlich seine Strafe bekommt. But God's not like that. Aber Gott ist eben nicht so. He's not like that. Er ist nicht so. We see that in the movies, we enjoy it. Wir sehen das in den Filmen und es gefällt uns. It's a sense of righteousness and justice. Es ist so ein Sinn der Gerechtigkeit. Justice wins. Ja, die Gerechtigkeit siegt. Because in 1 Corinthians 13, weil in 1. Korinther 13, it says that we rejoice, we take the side of justice. We rejoice in justice. Dort heißt es, dass wir freuen uns an der Gerechtigkeit. And we do. Und das tun wir auch. We don't rejoice. Aber wir freuen uns nicht. In the fact. In der Tatsache. That the evil people reaped what they sowed. Dass die bösen Menschen das ernten, was sie gesät haben. Now this is gigantic. Und das ist gigantisch. For our soul. Für unsere Seele. This is gigantic for our spiritual growth. Das ist gigantisch für unseren geistliches Wachstum. That this attitude is at the core of our being. Dass diese Einstellung im Kern unseres Seins ist. Because if we miss this, weil wenn wir das verpassen, it doesn't matter how gifted we are. Dann spielt es keine Rolle, wie begabt wir sind. What experiences we have. Welche Erfahrungen wir haben. We missed it. Wir haben es verpasst. God takes no pleasure. Gott hat keinen Gefallen daran. God took no pleasure in creating hell or the lake of fire. Gott hatte keinen Gefallen daran, die Hölle zu schaffen oder den Feuersee. No pleasure. Keinen Gefallen. It says in Matthew chapter 25 verse 41. In Matthäus 25, Vers 41 heißt es, that Gehenna, das Gehenna, which is the lake of fire, das dieser Feuersee which is, bezeichnet, it was created for the devil and his angels. Dass der geschaffen wurde für den Teufel und seine Dämonen. It was not created for man. Er wurde nicht für die Menschen geschaffen. It says in 2 Peter 3:9, im 2. Petrus 3:9 heißt es, that God, dass Gott is not willing, is not, he did not intend, the word is intend, he did not intend, dass Gott es nicht beabsichtigt hat, for anyone, dass irgendjemand to be lost, verloren geht. That was not his intention. Das war nicht seine Absicht. But that's in certain theologies that it was. Aber in manchen Theologien heißt es, dass es genau das war, which I have a real problem with. Mit dem ich wirklich ein großes Problem habe. I just, I don't know, talk, yeah, probably, maybe some people here believe that too. I just have a real problem with that. Also ein paar Leute hier, die hatten diese Einstellung, ich hatte ein großes Problem damit. Because I've read theological books that say, weil ich habe theologische Bücher gelesen, die God Folgendes aussagen. God is not willing that any Christian perish. Dass sie einfach nur das umlegen auf, dass Gott nicht will, dass irgendein Christ verloren geht. And they put the word Christian in there. Und sie setzen das Wort Christ dort ein. Say that. Aber das steht nicht says, dort. God is not willing that anyone perish. Gott anyone. Will nicht, dass irgendjemand verloren geht. 1. John chapter 2, verse 2. 1. John 2, Vers 2. Jesus died for the sins of the whole world. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt. The commentaries say for the Christian world. Und das Kommentar heißt für die christliche Welt. Wow, that's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. Huge difference. Ein gewaltiger Unterschied. Somebody's wrong. Irgendjemand liegt da falsch. Both people cannot be right. Beide können nicht richtig liegen. The scripture says he died for the sins of the whole world. Die Schrift sagt, er starb für die Sünden der ganzen Welt. And if we need to have this at the core of our being. Und das muss wirklich im Kern unseres Seins verankert sein. So that God can drop an awakening on us. Dass Gott eben seine Erweckung auf uns gießen kann. Our attitude is in the correct place. Dass unsere Einstellung richtig ist. Now, principle number one, Prinzip Nummer eins. God has no pleasure in judging somebody. Gott hat keinen Gefallen no daran, pleasure. Jemanden zu richten. Niemanden. You know, people so flippantly talk about hell. Die Menschen, die reden so einfach daher über die Hölle. And I heard a preacher say this. Und ich habe mal gehört, wie ein Prediger Folgendes sagte. Don't you ever talk about hell? Sag nie, also sprich niemals über die Hölle. Without a tear in your eye. Ohne Tränen in den Augen zu Because haben. When God created hell, weil wenn als Gott die Hölle erschaffen hat, he wept. Hat er geweint. I like that. Und das mag ich. Don't ever talk about hell. Sprich niemals über die Hölle. Without a tear in your eye. Ohne eine Träne in deinem Auge. Because God wept when he created it. Weil Gott hat sicherlich geweint, als er sie geschaffen God hat. Finds no pleasure in judging anybody. Gott hat keinen Gefallen daran, irgendjemanden zu richten. Do you find pleasure in judging or disciplining your children? Hast du Gefallen daran, deine Kinder zu richten oder sie zu disziplinieren? Franz? Franz? He won't listen. Du hörst mir einfach nicht zu. Okay, yeah. Okay, juhu. Okay. You are not going to play with your toys for a month. Du darfst einen Monat lang nicht mit deinen Spielsachen spielen. Oh, I love it. Ich liebe das. Yeah, look at him cry. Isn't that ja, great? Schau, wie er weint. Ist das nicht großartig? Cry, cry. It makes me happy. Wein, wein weiter. Das macht mir Freude. What parent would do that unless they were mentally? Welche Art von Eltern würde das machen, außer sie haben irgendwie eine geistige Störung? And there are parents like that. Und es gibt Eltern, die so take, sind. Actually take pleasure. Die wirklich Gefallen daran haben. I think my dad was like that. Ich glaube, mein Vater war ein bisschen so. At times. Manchmal. It seemed like he just enjoyed beating us. Ich glaube, manchmal hatte er Freude daran, uns zu schlagen. God doesn't take pleasure. Aber Gott hat keinen Gefallen daran. If God watched some of the movies we watched. Wenn Gott ein paar der Filme anschauen würde, die wir anschauen. And if they were real, he probably would enjoy it too, but ich meine, vielleicht hätte er trotzdem Freude dran oder ihm würde es gefallen. But in reality, God would weep for the people who perished. Würde Gott für die Menschen weinen, die verloren gehen. Because weil he created them all. Er sie alle geschaffen hat. And he's not a respecter of persons. Und er hat, ist keiner, der ein Ansehen hat der Person gegenüber. This has to be at the core of our attitude. Das muss wirklich im Kern unserer Einstellung sein. God sees us all alike. Gott sieht uns alle gleich. He doesn't love one more than the other. Er liebt niemanden mehr als den anderen. And when the evil dictator finally crashes. Und wenn dieser böse Diktator endlich niederfällt, zerstört wird, and he's put to death. Und stirbt, God getötet is not, wird. And we are all saying, yeah, und wir finally sagen alle, endlich. Yeah, let's watch the video one more time. Schauen wir uns den Film nochmal an. There is a video like that. Da gibt es Filme, die so sind. One from Romania, einer right? aus Rumänien. When Ceausescu was killed, how many als people watched that? Yeah. Getötet wurde, wie viele haben da sich gefreut? God would have wept. Gott hätte aber geweint. God would have wept. Gott hätte geweint. Because God would have said, I love that guy. Weil Gott sagen würde, ich liebe diesen And Menschen. I loved his wife. Und ich habe seine Frau geliebt. And I am grieved that that was the end. Und ich bin betrübt, dass das so geendet hat. God would have wept Gott hätte geweint. It says in Galatians 6:7. Das heißt in Galater 6:7. That God is not mocked. Dass Gott sich nicht verspotten lässt. We will reap what we sow. Und wir werden ernten, was wir sehen. But it doesn't say that God takes pleasure in it. Aber es heißt nicht, dass Gott daran Freude hat. God doesn't take pleasure when we reap what we sow. Gott hat keine Freude daran, wenn wir das ernten, was wir gesät haben. When we reap bad things, he takes pleasure. Wenn wir schlechte Sachen ernten. He takes pleasure. Er hat Freude daran. When we reap good stuff. Wenn wir Gutes ernten. Principle number two. Prinzip Nummer zwei. God will do anything it takes. Gott würde alles machen, was es braucht. To not judge anyone. Um niemanden richten zu müssen. He will do anything it takes to not have to judge us. Er wird alles unternehmen, damit er uns nicht richten muss. Anything. Alles. Even sending Jesus to a cross to die in our place. Und sogar, dass er Jesus an ein Kreuz schickt, dass er dort für uns stirbt. He will do anything. Er wird alles machen. There was this wicked king in the Old Testament. Im Alten Testament gab es diesen bösen König. Zedekiah. Zedekiah. He was a puppet king for Babylon. Und er war so ein Marionette, ja genau, Marionettenkönig für Babylon. And then he rebelled against King Nebuchadnezzar. Aber er hat trotzdem sich aufgelehnt gegen den König Nebuchadnezzar. And he did all the evil that the other evil kings did. Und er hat all das Böse gemacht, was die anderen bösen Könige vor ihm gemacht haben. The prophet was Jeremiah. Und der Prophet zu der Zeit war Jeremia. And Nebuchadnezzar was coming down from the north. Nebuchadnezzar kommt aus dem Norden, to surround the city and to destroy um die Stadt zu umzingeln und sie zu zerstören. And Jeremiah goes to the king. Und Jeremia geht zum König. And he says, look, listen to me. Listen to me. Hey, hör mir zu. Listen. Hör mir einfach zu. Obey God. Gehorche Gott. And surrender to the Babylonians. Und unterwirf dich den Babyloniern. God has brought them. Gott hat sie hergeführt. Surrender to them. Also unterwirf dich ihnen. They will spare the city. Sie werden die Stadt sein lassen. They will spare the people. Sie werden das Volk verschonen. Everything will be well with you as well. Und allen wird es gut gehen, auch dir. And the king said, und der König sagte, I can't do that. Das kann ich nicht machen. Because the king of Babylon might give me over to the Jews and they will torture me. Weil der König von Babylon gibt mich vielleicht den Juden und die würden mich dann foltern. No, they won't do that. Nein, das werden sie nicht machen. They will not do that. Sie werden das nicht machen. Listen to me. Obey God. Hör mir zu, gehorche Gott. Surrender to the Babylonians. Gib dich den Babyloniern. And it will go well. Und alles wird gut sein, auch mit dir. This God. Das ist Gott. That's our God. This is the God we worship. Das ist der Gott, den wir anbeten. This is the God we sang to. Das ist der Gott, den wir gesungen haben. Would we put that in a movie? Würden wir das in einen Film hineinschreiben? No, nein. Nobody would watch the movie. Weil niemand würde diesen Film anschauen. We want to see Zedekiah go down. Wir wollen, dass Zedekiah niedergeht. We want to see him perish. We want to see him die. We want to see really blood at the end and the bad king went down. Wir wollen sehen, dass er verliert und dass er getötet wird und sein Blut vergossen wird. God says, aber Gott sagt, listen to me, hör mir zu. And it'll go well. Und alles wird gut sein. And if you read the next verses, und wenn du die nächsten Verse liest, it says this, dort heißt es, if you are a righteous person, wenn du eine gerechte Person bist, and start to do well, und I'm sorry, if you are a righteous person and start to live evil, wenn du eine gerechte Person bist und anfängst aber böse Sachen zu machen, God will forget all the good you did. Wird Gott all die guten Dinge vergessen, die du getan hast. And he will bring you to judgment. Und er wird dich zum Gericht führen. But aber, if you are a person who's done nothing but evil, aber wenn du eine Person bist, die nichts getan hat, außer böse Dinge, and then you turn to God, und dich dann aber Gott, zu Gott wendest, God will forget all the evil you've done. Dann wird Gott all das Böse vergessen, was du getan hast. This is our God. Das ist unser Gott. Now, the story of Jonah. Well, let me give you one more principle. Ich möchte euch noch ein Prinzip erzählen. God waits, number three, God waits as long as possible Nummer to drei, give people, he waits as long as possible to judge us, Gott wartet anyone, so lang wie möglich, bevor er irgendjemanden richtet, to give us a chance to repent. Um uns die Chance zu geben, dass wir umkehren. And that's 2 Peter 3:9 again. Und das ist nochmal 2. Petrus 3:9. The Lord is long suffering. Der Gott, also Gott ist langmütig. Waiting. Er wartet. Desiring that no one suffer any destruction. Und er wünscht sich, dass niemand die Zerstörung erfährt. That everybody would come to a change of mind, repentance. Dass jeder zu einer Umkehr kommt, zu einer Buße, zu einer Erneuerung des Verstandes. This is also for us as Christians. Und das gilt auch für uns Christen. Because in Revelations 2 and 3, the seven churches, weil in Offenbarung Kapitel 2 und 3 die sieben Gemeinden, five of them, fünf von ihnen, the Lord said to repent. Hat der Herr ihnen aufgetragen, Umkehr zu tun. Principle number 4. Prinzip Nummer 4. The only reason God judges, der einzige Grund, warum Gott richtet, unthankfulness and lawlessness, Undankbarkeit und Gesetzlosigkeit, is to stop it. Ist, damit es aufhört. Not because he has pleasure in it. Nicht, weil er Gefallen darin hat. He wants to stop it. Er will, dass es aufhört. That's why he judges it. Deswegen richtet er es. This is huge. Das ist wirklich groß. Because it brings us right to our prayer life. Es bringt uns genau zu unserem Gebetsleben. We should be praying for people in every category. Wir sollen für alle Menschen aus allen Kategorien beten. We should be praying. Wir sollen beten. For the most unthankful, evil people that we can imagine. Für die undankbarsten und schlimmsten Menschen, die wir uns vorstellen können. Do you know why? Wisst ihr warum? Because sometimes they turn. Weil manchmal kehren sie um. King Manasseh. König Manasse. The worst king in the history of Israel. Der schlimmste König in der Geschichte von Israel. Turned. Er hat sich umgekehrt. When he was in prison with a hook in his nose. Als er im Gefängnis war mit einem Haken in der Nase. Prayed a prayer to God that was so powerful. Hat ein so kraftvolles Gebet zu Gott gebetet. And so humble. Und so demütig. That it touched God. Dass es Gott bewegt hat. And God took him out of the prison and brought him back to Israel and made him king again. Und Gott hat ihn aus dem Gefängnis hinausgeführt, zurück nach Israel und ihn wieder als König eingesetzt. When we stand before God one day, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, now I talked to someone one time, ich habe einmal mit jemandem gesprochen, and they had really, really been abused by a particular person in their family. Und die wurden von jemandem aus ihrer Familie wirklich ganz schlimm misshandelt. I mean, this person missbraucht. Was just evil. Und diese Person war einfach wirklich böse. You look in the dictionary under evil and you see his picture. Wenn du im Lexikon nachschaust unter Bösartigkeit, dann findest du ihr Bild dort. What that person did to the mother and the father and was diese Person der Mutter und dem Vater angetan hat. Just tried to ruin the family. Und hat wirklich probiert, diese Familie zu ruinieren. And this person said to me, und diese Person hat mir gesagt, I just have one request from God. Ich habe eine Bitte an Gott, that I could be the one, dass ich derjenige sein kann, who would take them after the final judgment, der diese Person dann nehmen kann nach diesem endgültigen Gericht, and I would be the one to throw them into hell, und dass ich die Person sein darf, der sie in die Hölle wirft. And the person was absolutely serious, und diese Person war wirklich ganz ernsthaft because dabei. Of all the pain and evil this person had done, wegen all diesem Schmerz, den sie wegen dieser Person erlitten haben. But God is not like that. Aber Gott ist nicht so. God does not find any satisfaction in judging anyone. Gott findet absolut keine Freude darin, irgendjemanden zu richten. Und das muss in uns drinnen sein. Because how many of us, if we're honest, aber wie viele von uns, wenn wir ehrlich sind, we've all had conflicts with somebody. Wir hatten alle Konflikte mit Menschen. We've all suffered some kind of abuse from somebody. Wir haben irgendwie immer Missbrauch erfahren von and irgendjemandem. Then something bad happens to somebody. Und dann passiert jemandem etwas Schlimmes. And we're happy. Und wir sind glücklich. And we say, you know what? Good for you. Good for you. Und wir sagen gut für dich. Good for you. Gut How many times have we said that? Good for you. Wie oft haben wir das schon gesagt oder recht geschieht dir das? Good for you. Yeah, good for them. Ja, wirklich, das geschieht ihnen recht. Did you hear about so and so? Hast du das über den und den gehört? Well, life finally caught up with them. Das Leben hat sie endlich eingeholt. What happened? Gerechtigkeit hat sie eingeholt. They're in prison for life. Sind lebenslang im Gefängnis. Good for them. Das geschieht ihnen recht. Watch this. Proverbs. Proverbs. Sprüche, Chapter 24, verse 17. Sprüche 24, Vers 17. Do not rejoice when your enemy falls. Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Do not allow your heart to be glad when he stumbles. Und wenn stürzt, verlocke dein Herz nicht. Verse 18. Vers 18. Because the Lord will see it. Damit nicht der Herr es sieht. And be displeased. Und das Böse ist in seinen Augen. And the Lord will turn his anger away from your enemy. Und er seinen Zorn von jenem abwendet. And in the Amplified it says, and turn it toward you. Und der Amplified Übersetzung heißt es, und er es gegen dich einsetzt. Why? Warum? Because God sees that. Weil Gott sieht das. Less like him than what your enemy did. Also sieht das als etwas an, was noch weniger ihm entspricht, als das, was den Feind Because getan hat. It's such a core issue. Weil das wirklich so ein Kernthema it's ist. So displeasing to God. Und Gott hat so ein großes Missfallen Because daran. God is not like that. Weil Gott ist nicht so. And this is such a discipline for us. Und das ist so eine Disziplin für uns. Because it's in the human heart to rejoice when our enemy goes down. Weil es liegt in unserem menschlichen Herzen, dass wir uns freuen, wenn unsere Feinde niederfallen. Now, when we first came to Austria, als wir das erste Mal nach Österreich gekommen sind, we were not sehr gay. Da waren wir nicht die CEG. We were part of a, an affiliation from America. Da waren wir Teil so eines großen Bundes aus Amerika. We didn't have the name CEG. Wir hatten nicht den Namen CEG. We had another name. Wir hatten einen anderen Namen. And because of that, und deswegen, there was two pastors in Vienna. Gab es zwei Pastoren in Wien, who publicly said something bad about me. Die öffentlich etwas Schlechtes über mich gesagt haben. From their pulpit to their church. Von ihrer Kanzel zu ihrer Gemeinde that gegenüber. Goes back 25 years. Und das liegt schon 25 Jahre zurück. I remember after I heard it. Und ich erinnere mich dran, als ich es gehört habe. I put hot water in the bathtub and just stuck my head under hot water. Dass ich meine Badewanne mit heißem Wasser gefüllt habe und einfach meinen Kopf dort eingetaucht habe. And my wife came in and says, it'll be okay. Und sie hat gesagt, alles wird okay sein. And I was so angry. Ich war so zornig. I called one of them up. Ich habe einen von ihnen angerufen. We talked about it. Habe darüber mit ihm geredet. I was still so angry inside. Und ich war drinnen noch so zornig. It was so unjust. Weil es war so ungerecht. And to say something publicly, dass sie so etwas öffentlich sagen. Not even to come to me and talk about it. Nicht einmal zu mir kommen und mit mir darüber reden. Well, it took me a little while. Es hat mich aber eine ganze Weile gedauert, bis ich davon angefangen habe, für sie zu beten. Just because God said so. Einfach nur deswegen, weil Gott das so gesagt hat. Nicht, weil ich es wollte. I wanted to see something bad happen. Sondern weil ich wollte, dass etwas Schlimmes passiert. I wanted to see their churches crumble up to nothing. Und ich wollte, dass ihre Gemeinden da zerstört werden. I wanted to see pain. I wanted to see something happen. Ich wollte, dass sie irgendwie Schmerz empfinden oder irgendwas passiert. But nothing happened. Aber nichts ist passiert. I began to pray for them. Und ich habe begonnen, für sie zu beten. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? One of them became my best friend. Einer von ihnen wurde mein bester Freund. And we at the end 25 years later. Und am Ende 25 Jahre später. We were in a the person is now not in Vienna anymore. Diese Person lebt nicht mehr in Wien. But his wife and my wife, we ja. were in a we used to meet every 3 weeks because we loved each other so much. Aber er, ich, seine Frau und meine Frau, wir haben uns alle 3 Wochen getroffen, weil wir uns so geliebt haben. And I would be amazed and thinking, this is the guy I hated. Und ich habe gedacht, ich war erstaunt, dass das die Person war, die ich mal gehasst habe. Kindness. Freundlichkeit can turn everything around, kann alles herumdrehen, especially when ändern. It's in our prayer life. Besonders dann, wenn es in unserem Gebetsleben ist. And the other person, und die andere Person was the most helpful, war die hilfreichste Person in the crisis we went through 3 years ago. In der Krise, die wir vor 2 Jahren durchgemacht haben. He was my closest friend. Er war mein engster Freund. And I thought, isn't that incredible? Und ich habe mir gedacht, ist das nicht erstaunlich? Two people who were my enemies, 2 Menschen, die meine Feinde waren, in church work, in der Gemeindearbeit, just a little while later become my closest friends. Eine Weile später wurden sie meine engsten Freunde. So, is it possible, ist es vielleicht möglich, that if we would pray, dass wenn wir beten würden, despite the fact that we are angry, trotz der Tatsache, dass wir zornig sind, or even hateful, oder vielleicht sogar hasserfüllt, but we know that God takes no pleasure in judging. Aber wissend, dass Gott eben keine Freude am Richten hat, and if he takes no pleasure, und wenn er keine Freude daran hat, then we should take no pleasure. Dann sollten auch wir keine Freude daran because haben. Because for sure, weil sicherlich, at the final judgment, am endgültigen Gericht, when we see people that we hated, wenn wir Menschen sehen, die wir gehasst haben oder nicht gemocht haben oder die uns irgendwas Schlimmes angetan haben, wenn wir Gott sehen und sehen, wie er sie richtet und die ewig getrennt sind von uns, für immer, keine einzige Person dort wird glücklich sein. All of us will weep. Alle von uns werden weinen. God will weep. Gott wird weinen. Everyone will be, it'll be a sad, sad day. Also alle von uns wird ein sehr trauriger Tag. Und wir werden an dem Tag erkennen, dass Gott daran keine Freude He's hat. Not happy about, er ist nicht about glücklich judging daran, the unbelievers. Dass er die Ungläubigen richtet. And we will be so unhappy, und wir werden so unglücklich sein. Especially with ourselves, besonders mit uns selbst, that we did nothing to hinder this day. Dass wir nichts unternommen haben, um diesen Tag zu verhindern. We will think, if I could go back. Wir werden denken, wenn ich zurückgehen And könnte an den family Tag. Members have that last look, und wenn die Familienmitglieder diesen letzten Gesichtsausdruck haben werden there and they just, und wir stehen da a father or mother or sister turns and looks into your eyes. Und ein Vater, eine Mutter oder eine Schwester, die drehen sich um und schauen in deine Augen. And you think, if I could do it again. Und du denkst, wenn ich das alles nochmal machen könnte. Why did I take so much pleasure warum hatte ich so viel Freude daran, judged? Why? Dass ich Freude daran haben würde, wenn sie gerichtet werden. There is no pleasure here today. Es ist keine Freude an dem Tag da. And maybe God might even say, und vielleicht wird Gott sogar sagen, for those of you who took pleasure in judging people and waiting people, for people to be judged, für diejenigen von euch, die Freude daran hatten, andere zu richten und auch darauf gewartet haben, bis sie gerichtet werden, ist heute irgendwer, der Freude hat? There is none. Da ist keine Freude da. That's why I said, deswegen bin ich traurig. Be kind also deswegen sage ich, seid freundlich gegenüber undankbaren, bösen Menschen. Just to close, und um abzuschließen, this happened with Jonah. Das ist mit Jonah passiert. God told Jonah to go to the Ninevites. Gott hat Jonah aufgetragen, zu den, nach Ninive zu gehen. Gott sagte, hat Jonah aufgetragen, nach Ninive zu gehen. Ninive war die größte Stadt in the civilized world, probably the largest city on the earth for about 50 years. War wahrscheinlich die größte Stadt auf der ganzen Welt für 50 Jahre. Just the city inside the walls was 7 square kilometers. Inside the wall. Allein die Stadt innerhalb der Mauern war 7 Quadratkilometer groß. And they were wicked, evil people. Und sie haben wirklich bösartiges Volk. Who tortured their enemies to death. Die ihre Freude daran hatten, ihre Feinde zu Tode zu foltern. God said to Jonah, go tell them that I'm going to judge them. Und Gott hat Jonah aufgetragen, geh hin und richte sie. Das sage ihnen, dass ich sie richten werde. I'm gonna bring this thing to an end. Ich werde dem ein Ende setzen. And Jonah said no. Und Jonah sagte nein. And he ran away. Und er ist weggerannt. And then we know the story. He ends up in the fish. Und dann, wir kennen die Geschichte, er war auf einmal in diesem Fisch drinnen. For 3 days, 3 nights. Für 3 Tage, 3 Nächte. The fish, throws him up. Der wirkt ihn wieder hervor. And God says to Jonah, und Gott sagt zu Jonah, now go and preach to the Ninevites. Jetzt geh und predige der Stadt Ninive. And he did. Und das hat er gemacht. And you know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? The whole city repented. Die ganze Stadt tat Buße. Even to the fact that Jesus mentions it. Sogar die Tatsache, dass Jesus diese Geschichte he erwähnt. Says, on the day of judgment, am Tag des Gerichts, the people of Nineveh will stand up, werden die Menschen von Ninive aufstehen and bear witness against my generation, und Zeugnis gegen meine Generation because they hervorbringen, heard Jonah and they repented. Weil sie haben Jonah gehört und haben Buße getan. And Jonah, it says in the next verse, und das heißt im nächsten Vers, dass Jonah was very angry at God, war sehr zornig auf Gott. Because there's something in us, da ist etwas in uns, that wants to see evil people really get it. Wollen das böse Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Aber Gott will das nicht. God will do everything he can. Gott wird alles machen, was er kann. To not judge. Um nicht richten zu müssen. And I'll close James 2:13. Und ich möchte abschließen mit Jakobus 2:13. Mercy rejoices over judgment. Die Barmherzigkeit freut, also es, man freut sich mehr über Barmherzigkeit als über Gericht. It glories. Es ist herrlich. Es rühmt sich. Es triumphiert über Gericht. Elberfelder says, es rühmt sich. Es rühmt sich. Boasts against judgment. Barmherzigkeit rühmt sich gegenüber Gericht. Das ist unser Gott. So with that, mit dem we want to be a merciful people. Wir wollen ein barmherziges Volk sein. We want to pray for people. Wir wollen für Menschen beten. We want to catch ourselves waiting for someone to be judged. Wollen uns da erwischen, wenn wir wollen, dass andere Menschen gerichtet werden. Say God, und sagen Gott, help me, please forgive me. Hilf mir Gott und vergib mir. Cleanse me. I want to be reinige like mich. You. Ich möchte so sein, wie du bist. Because that's the way God wants to be toward us. Weil das ist die Art und Weise, wie Gott uns gegenüber sein will. Just before Mary prays for us. Und bevor die Mary jetzt für uns betet. How many of us run from God? Wir von uns rennen weg von Gott, because we are awaiting his judgment, weil wir auf sein Gericht warten. And God won't do it. Und Gott macht es nicht. He'll only do it if he has to do it. Er wird es nur dann machen, wenn er es machen muss. If we turn to him in the slightest way, wenn wir uns wirklich zum Umkehren auf irgendeine Art und Weise, with our heart, mit unserem Herzen, he will stop all judgment. Wieder alles Gericht aufhalten. He will do everything he can to stop you from reaping what you've sown. Er wird alles tun, damit er verhindert, dass du das erntest, was du gesät hast. He's not in heaven saying, well, yeah, okay, You ignored me for 20 years? Er ist nicht im Himmel und sagt so, okay, du hast mich 20 Jahre you ignoriert. Ignored me for 45 years? Du hast mich für 45 Jahre ignoriert. And now you think you can come to me? Und jetzt glaubst du, kannst du zu mir kommen? Well, we'll see. Wir werden schon sehen. Oh, a little reaping what you've sown, huh? Du wirst gleich ernten, was du gesät hast. Yeah. That's what we think God is like. So denken wir manchmal, dass Gott so ist. He is the furthest thing from the truth. Aber das ist am weitesten entfernt von der Wahrheit. He is just waiting. Er wartet. For us to turn to him. Dass wir uns zu ihm umkehren. And he will forget everything. Und er wird alles vergessen. And he will work und vergeben. On my behalf. Und er arbeitet an meiner Stadt. To bring me as much richness in my life as possible. Für mich, dass er so viel Reichtum wie möglich in mein Leben hineinbringt. This is our God. Das ist unser Gott. Awesome. Das ist großartig. First, I want to pray for, is anyone here who never received Jesus? Ist irgendjemand hier, der Jesus noch nie empfangen hat? Maybe you've been invited this morning. Vielleicht wurdest du heute Morgen eingeladen. If you die today, where will you go? Wo würdest du hingehen? Do you know that you'll be with God? Weißt du, ob du mit Gott sein wirst? Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz. For our sin. Für unsere Sünde. He took our place. Er hat unsere Stelle angenommen. He took our judgment. Er hat unser Gericht so that auf sich genommen. We would not have to be judged. Dass wir nicht gerichtet werden müssen. And if we place our faith in him, und wenn wir unseren Glauben in ihn setzen, he will reveal himself to us. Dann wird er sich uns gegenüber offenbaren. And he will receive us. Und er wird uns empfangen as his child. Als seine Kinder. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? Simple prayer. Ein einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Can you say these words? Kannst du diese Worte sagen? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All the wrong I've done. All das, was ich falsch gemacht habe. I don't want to be judged. Ich möchte nicht gerichtet werden. I want to be forgiven. Ich möchte, dass mir vergeben wird. Forgive me. Vergib mir. This morning. Diesen Morgen. Through Jesus, your son. Durch Jesus, dein Sohn. I want to start a new life today. Ich möchte heute ein neues Leben beginnen. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. I want to start a new life today. Ich möchte heute ein neues Leben beginnen. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. If God brings anybody to your mind that you need to forgive. Wenn Gott dir jemanden zeigt, dem du vergeben musst. Or maybe you've forgiven them, but you still aren't blessed when you hear that they're blessed. Oder du hast schon jemanden vergeben, aber du bist nicht gesegnet, wenn du mitbekommst, dass sie gesegnet werden. If God shows you someone like that in your life, let's take this time and bring this person to him. Wenn Gott dir jemanden zeigt, dann nimm dir die Zeit und bring diese Person vor Gott. And if you have a hard time releasing the person or forgiving them. Und wenn du eine schwere Zeit hast, dass du diese Person freisprichst oder ihr vergibst. Because people have done injustice to us. Weil Menschen uns gegenüber ungerecht waren. And we don't want to minimize what they've done. Und wir wollen das nicht kleinreden, was sie getan haben. It was wrong. Es war falsch. It was unjust. Es war ungerecht. And you're suffering because of it. Und du leidest deswegen. But God says, give that person to me. Aber Gott sagt, übergib mir diese Person. Stop being the judge. Hör auf, der Richter zu sein. I am the judge. Ich bin der Richter. And all judgment belongs to me. Und alles Gericht gehört zu mir. And maybe you can picture that person standing before the cross. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie diese Person vor dem Kreuz steht. This person who has hurt you and done wrong to you. Diese Person, die dich verletzt hat und dir gegenüber falsch gehandelt hat. Maybe ruined your reputation. Vielleicht hat sie deinen Ruf ruiniert. And picture they come before the cross. Stell dir vor, wie sie vor das Kreuz kommen. And all the bad things that they have done. Und all die schlimmen Dinge, die sie getan haben. Are transferred unto Jesus, who is on the cross. Gehen über auf Jesus, der am Kreuz hängt. Everything. Alles. Everything goes on the body of Jesus. Alles geht auf den Körper Jesu. And just picture Jesus taking those sins that they committed and dying in their place. Stell dir vor, wie Jesus diese Sünden, die sie begangen haben, auf sich nimmt und an ihrer Stelle stirbt. And they no longer have that sin. Und sie haben diese Sünde nicht mehr länger. And you think it's not fair. Und du denkst vielleicht, es ist nicht gerecht oder nicht fair. That's right. That's right. Es ist gerecht. No. Es ist das richtig. Ist richtig. Das ist richtig. Es stimmt. Es stimmt. It's not fair. Es ist nicht fair. It's mercy. Aber es ist Barmherzigkeit. It's grace. Es ist Gnade. Now picture Jesus clothed in a white robe. Stell dir vor, wenn Jesus seine weißen Gewänder anhat. Perfect and holy. Vollkommen und heilig. And picture that white robe going and clothing that person. Und stell dir vor, wenn er dir seine weißes Gewand nimmt und diese Person anzieht. And that person who hurt you. Diese Person, die dich verletzt hat. Who did wrong. Die dich falsch behandelt hat. Is now standing in Christ's righteousness. Steht jetzt in der Gerechtigkeit von Jesu. Even if that person isn't a believer. Selbst wenn diese Person kein Gläubiger ist. God died for the sins of the whole world. Gott starb für die Sünden der ganzen Welt. Also for theirs. Also auch für ihre. And see them now perfect. Und sieh sie jetzt als vollkommen an. They received it as a gift. Sie haben es angenommen als Geschenk. Just as you did. So wie du es gemacht hast. God has forgiven them. Gott hat ihnen vergeben. Even if they haven't received it. Selbst wenn sie nicht empfangen haben. And because of that we can forgive. Und deswegen können wir vergeben. Jesus, we let that person go. Jesus, wir lassen diese Person los. We release them into your hands. Wir setzen sie frei in deine Hände. Thank you for giving them mercy, even though they didn't deserve it. Danke, dass du ihnen Barmherzigkeit schenkst, auch wenn sie es nicht verdient haben. Thank you for giving me mercy, though I didn't deserve it. Danke, dass du mir Barmherzigkeit schenkst, auch wenn ich es nicht verdient habe.